Für das Beste an deutsch-österreichischen Speisen reservieren Sie gleich heute Ihren Tisch bei Toni und Beate im Café Vienna auf St. Petersburgs 5625 4. Straße Nord 727-527-6404 727-527-6404. Bis dann! Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. It's Dunedin's Old Fall Festival again. Our Lady of Lourdes Catholic School will host its annual Family Fall Festival from October 12th to the 15th. Midway rides, games, great food, raffle prizes, a huge flea market, new craft beer and sports tent, entertainment galore, bands, the Black Honkies and others. The hours for the festival are Thursday 5 to 9, Friday 3 to 11, Saturday 11 a.m. to 11 p.m. and Sunday 11 to 5 p.m. New to the festival all this year, craft beer and sports tent, and ride the rides on Saturday from 11 to 4 p.m. with the unlimited ride wristband. Admission is free. Overflow parking Friday, Saturday, 4:30 to 11:30 p.m. at Dunedin High School. So you'll find them there, and we hope to see you at the festival. As I said, admission is free, and free transportation from high school on the Jolly Trolley. Discounted rides and game tickets will Hallo, be on servus sale und grüß online. Sie, liebe Hörer. Und jetzt auch Leser der deutschen Funksendung. Wir kommen seit 1965 jede Woche zu Ihnen ins Wohnzimmer mit Berichten, die eine Brücke zwischen Westflorida und der deutschsprachigen Welt schlagen. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die Sie jetzt ganz herzlich zur heutigen Sendung begrüßt. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. It's Oktoberfest time in Oldsmar, as the 22nd annual Top of the Bay Oktoberfest is again at its spacious location with ample free parking at Tampa Bay Downs. Friday, Saturday, and Sunday, October 20th, 21st, and 22nd, 2017, they'll be rolling out the barrel and the bratwurst for three great days of authentic German food, drink, music, and fun. Enjoy great Bavarian music by Oktoberfest Express and authentic German folk dancing by the great kids and young folks of the German-run Tampa Bay Ballet, mouth-watering bratwurst, knackwurst, and Hofbräuhaus chicken, and plenty Center of ice-cold Erdinger beer fresh from the barrel. The Cultural Center New, offers come monthly to the Volkswagen Car Show and first annual Wiener Dog Derby on Sunday. Venues, see those little dachshunds run at 1 p.m. Take part in opera, the Steinholding and Log Song contest. Dance the chicken dance all under the Oktoberfest big top. Be sure to check out the keg toss and the barrel races too. Take Tampa Road, Hillsborough Avenue, or State Road 580 to the intersection of Racetrack Road. Turn north and follow the signs to the park. You'll have plenty of parking and see the rides and the huge white Oktoberfest tent. For more information, call 813-855-4233 and visit www.oktoberfesttampabay.com for a discount. We'll see you at Oktoberfest, October 20th, 21st, and 22nd, 2017 at the Top of the Bay Oktoberfest at Tampa Bay Downs. Friday, 5 to 11 p.m., Saturday, 11 to 11, and Sunday, 12 to 6 p.m. See you there. All events at the Cultural Center are announced regularly on the German Radio Show at www.germanradioshow.com. Top left button. It's Oktoberfest. 6 days of German beer and food at the German American Club on Pine Island Road in Cape Coral. I'm this year's Miss Oktoberfest, Christine, inviting you to this year's party. Four German bands in the biggest tent and the biggest beer garden in Florida. Seven German beers. This is the best Oktoberfest this side of Munich. Oktoberfest starts October 20th and runs two full weekends, Fridays, Saturdays, and Sundays. Don't miss the fun. Come for by. 88. Guten Tag, willkommen zum Kulturschmied. Am Mikrofon Ihre Susanne Nielsen. Und ich habe mich mit einer Dame in Mainz getroffen, die normalerweise Stadtführungen macht, durch wunderschöne Kirchen und auch durch die Straßen. Und jetzt eine ganz neue Spezialität hinzugenommen hat, nämlich sie übernimmt auch Touren, die sich mit dem Jambon de Mayence befassen. Und das ist der Schinken aus Mainz, ein Schinken, den es lange Zeit zwischendurch im 20. Jahrhundert nicht mehr gab, aber der im 21. Jahrhundert wiederentdeckt worden ist. Und den gibt es wahrscheinlich schon seit dem 16. Jahrhundert, wenn nicht. Diese Renaissance des Jambon de Mayence ist ganz Sauerbraten, Rouladen, Chicken Paprika, Tafelspitz eben and for dessert, wo man sich the Artist's famous homemade strudel. Grün war, Café Vienna is at 5625 4th Street North in St. Petersburg. In man in make your reservations today. Call 727-527-6404. 727-527-6404. Café Vienna has offered fine Austrian and German cuisine and catering since 1972. Find them on the web, www.cafevienna.com. And that has two F, one E and two N, cafevienna.com. Für das Beste an deutsch-österreichischen Speisen reservieren Sie gleich heute Ihren Tisch bei Toni und Beate im Café Vienna auf St. Petersburgs 5625 4. Straße Nord 727-527-6404. Bis dann! Hergestellt und exportiert, und zwar zu der Zeit der Druckerpresse Gutenbergs Zeit, denn 1500 sozusagen. Die Heimatstadt war. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. Germanradioshow.blogspot.com. Die moderne Kühlschranktechnik gut exportiert werden, erhielt sich eben. Frau Hiltrud Gill hat das Rezept des Mainzer Schinkens in Metz, Burgund und letztlich auch in Mainz gefunden. Das heißt, diese Idee hat sich dann nach Frankreich transportieren lassen. Das Rezept ist bei allem sehr ähnlich. Trotzdem bräuchte es für einen erfahrenen Metzgermeister wie Peter Walz, der ihn heutzutage herstellt oder wiederherstellt, einige Zeit, um den Schinken wieder in seinen Charakter wiederherzustellen. Der Mainzer Schinken, Jambon de Mayence, ist ein hervorragendes Slow-Food-Produkt, wie man heute sagt. Das heißt, er ist langsam und natürlich zur Reifung gebracht worden. Der klassische Mainzer Schinken allerdings ist kein Gedicht, er ist vielmehr ein Lied. Das heißt, jahrzehntelang war er nur noch ein Lied. Jetzt aber ist er auch wieder kulinarisch existent, dank des Liedes. Klingt das schwer verdaulich? Es ist es keineswegs. Denn dieses Lied hat die Dame in Frankreich überall geträllert, um ihre Recherchen zu treiben, denn das Lied kannten alle aus den Jugendtagen, wo sie auf der Landverschickung waren, also in einem Ferienort. Da wurden die kleinen Kinder immer mit diesem Lied konfrontiert. Das war so ein kleines Wanderlied und so ein kleiner Marsch. Und wie gesagt, der Jambon de Mayence. Und diesen können Sie dann auch auf Webseiten wiederentdecken. Wir geben Ihnen dann noch einiges Material in unserem Blog dazu. Und Sie können auch das Büchlein von der Dame erstehen. Das gibt es dann auch sicherlich, wenn Sie danach suchen. Frau Gill, die diesen Schinken wiederentdeckt hat und auch, wie gesagt, das Buch darüber geschrieben hat, hat schon viele Jahre Fremdenführung und Touristik in Mainz betrieben. Daher machte es sie stutzig, dass insbesondere Besucher aus Frankreich, aber auch aus Amerika immer wieder nach dem berühmten Mainzer Schinken fragten, wenn Hiltrud Gill Heine sie durch die Stadt führte. Zum Beweis, wie populär diese Spezialität in ihrer Heimat war, stimmten die Franzosen dann meist auch noch ein Liedchen vom Jambon de Mayence an, dass diese Köstlichkeit eben feierte. Das war insofern merkwürdig, als dass es zwar jede Menge Metzger in Mainz gibt und gab, die Schinken anbieten, ein Mainzer Schinken als regionaltypische Marke in der ganzen Stadt aber ist unbekannt oder war es zumindest damals. Was aber, wenn er lediglich vergessen wurde? Also begann die Fremdenführerin zu recherchieren. Einen ersten Hinweis erhielt sie noch von Hans Baumann, dem mittlerweile verstorbenen Direktor des Mainzer Verkehrsvereins. Weiter fand sie heraus, dass die Metzgerei Falk in der Bezelsgasse noch bis 1942, als ihr Geschäft einem Bombenangriff zu Opfer fiel, Mainzer Schinken verkauft hatte. Ein Verkaufskarton aus dieser Zeit ist heute noch im Stadtmuseum am Drususstein zu besichtigen. Auch in der Literatur finden sich Passagen, die belegen, wie populär diese Mainzer Spezialität einst gewesen sein muss. Der französische Mönch François Rabelais schreibt bereits 1534 die Geschichte vom Riesen Gargantua, der im Unmengen Mainzer und Bayonner Schinken verzehrte. Preußenkönig Friedrich II. Soll später mit seinem aufklärerischen Brieffreund Voltaire gestritten haben, welche dieser beiden Delikatessen besser sei. Im 18. Jahrhundert erwähnte die spätere US-Präsident den Schinken in seinen Berichten über eine Rheinreise. Er schrieb in der Mainzer Stadtbibliothek, und das war natürlich Thomas Jefferson. In der Mainzer Stadtbibliothek entdeckte Hiltrud Gill Heine Quellen, die erklären, wie der Mainzer Schinken als Jambon de Mayence in Frankreich zusätzliche Popularität erlangte. Mainzer Gastronomen intensivierten im 19. Jahrhundert den Tauschhandel mit Paris, weil sie verstärkt von Gästen aus der benachbarten Kurstadt Wiesbaden besucht wurden, die auf der linken Rheinseite kostengünstiger zu Tafeln hofften. Also boten sie auf den französischen Großmärkten Mainzer Schinken gegen Fisch und Meeresfrüchte an, mit denen sie ihre mondänen Badegäste verwöhnen wollten. Der rege Lebensmittelaustausch endete wohl mit dem Ersten Weltkrieg. Daneben trug wohl auch die Weiterentwicklung der Kühlschranktechnik dazu bei, dass dieses Export-Importgeschäft nicht mehr so gefragt war. Somit war das Geheimnis der Popularität des Mainzer Schinkens bei den französischen Nachbarn gelüftet. Was das Mainzer Mädchen aber immer noch nicht wusste, war, wie schmeckte dieser schweinerne Köstlichkeit eigentlich? Eine Rezeptur war im alten Mainzer Kochbüchern trotz aller Mühen nicht zu finden. Also machte sich Hiltrud Gill Heine in Frankreich auf die Suche. Und dabei ging es ihr nicht nur um den Geschmack, sondern auch um das Lied, was sie auch wiederfinden wollte. Weit über die Grenze brauchte sie nicht zu fahren, schon in der Stadtbibliothek Metz fiel bei hilfreichen Geistern sofort der Groschen, nachdem sich die fragende Deutsche vor ihnen mit einem Gesangsvortrag profiliert hatte. Das Lied vom Jambon de Mayence ist in Frankreich in der Tat ungefähr so populär wie bei uns. Wir haben Hunger, Hunger, Hunger. Die Bibliothekarinnen zauberten ein altes Kochbuch herbei, das die gesuchten Rezepturen enthielt, und Hiltrud Gilheine kehrte mit der historischen Wiederentdeckung nach Hause zurück. In dem Mainzer Metzger Peter Walz fand sie anschließend einen Fachmann, der sich der Herausforderung stellen wollte, die verloren gegangene Schweinerei wieder entstehen zu lassen. Als kreativer Wurstmacher profiliert sich der Familienbetrieb schließlich schon länger. In Frankreich etwa ist Walz schon zum Ritter der Blutwurst aufgestiegen. Eine Auszeichnung, die die gleichnamige Bruderschaft vor allem Ausländern nur sehr selten vergibt. Einfach ist die Schinkenproduktion reine Handarbeit übrigens allerdings nicht. Der Reifungsprozess zieht sich über insgesamt 9 Monate hin. Innerhalb von 8 Wochen wird er 3-mal mit grobem Meersalz eingerieben, in eine bestimmte Gewürzmischung und eine exakt bemessene Menge Wein eingelegt, die vor allem mit Wacholder harmoniert. Die Rebensaftsorte bleibt ebenso wie weitere Details geheim. Schließlich soll der wiederentdeckte Jambon de Mayence exklusiv vermarktet werden. Ein Patent darauf ist bereits angemeldet. Auch in Frankreich entdeckt den Schinken oder auch Frankreich entdeckt den Schinken wieder. Die richtige geschmackliche Abstimmung zu finden, war ebenfalls Feinarbeit, die sich über Monate hinzog. Dafür begeisterte das Endergebnis nun Entdeckerin und ausführenden Metzger. Das ist nun ein Schinken für die ganz breite Masse, weder zu salzig, weder zu sehr nach Wacholder oder auch nach Wein schmeckend, freut sich Peter Walz, der die Kundschaft in den Geschäften in Mombach und im großen Bleiche in Mainz dies natürlich auch wissen lässt, und die Einschätzung dieses Schinkens wird von ihnen geteilt. Der Jambon de Mayence geht gut, als Geschenk besonders beliebt ist er in angebotenen Säckchen, welches auch das Büchlein enthält, das Hiltrud Gilheine über ihren Schinken und ihre Schinkensuche geschrieben hat. Viele verschiedene Mainzer Lokale führen die Spezialität mittlerweile und wieder auch auf der Speisekarte. Für die kommenden Spargelsaison oder die Saison danach hat Walz bereits mit steigender Nachfrage kalkuliert. Schließlich muss er die Produktion 9 Monate im Voraus planen. Einige Walz-Kunden haben die Spezialität auch bereits wieder nach Frankreich exportiert und der Metzger will sie im Sommer auch zu den anstehenden Festivitäten der Partnerstädte Mainz und Dijon präsentieren. Diese Festivitäten alle 50 Jahre, aber natürlich die Partnerstädte bleiben bestehen. Mainz und Dijon, doch wunderbar. So kommen auch die Franzosen wieder auf den Geschmack und die Geschichte wiederholt sich doch. Diesen Text schrieb Erik Scherer. Die Fotos machte Erik Scherer von der Webseite, da können Sie sich dann erkundigen. Wir setzen beides ein und wir haben Ihnen ein bisschen hier einen Auszug gebracht und freuen uns, wenn wir diesen Jambon de Mayence auch Ihnen inzwischen dann zeigen können. Hier unser Gespräch mit Frau Gabriele Herzberg zum Jambon de Mayence, und diese Dame können Sie auch ansprechen, wenn Sie ihn selber mal probieren möchten, nach einer schönen Tour durch die Altstadt, die sich auf den Spuren des Jambon de Mayence bewegt. Wir sitzen hier im Kulturspiegel, ich, Susanne Nielsen, mit Gabriele Herzberg. Und wir haben uns schon einmal unterhalten, Frau Herzberg, über die tollen Chagall-Fenster in St. Stephan, im Stephansdom in Mainz. Aber Mainz ist natürlich auch eine Stadt mit ein bisschen Anbindung an Frankreich und an französische Geschichte. Zumal hat Napoleon hier sehr viel auch gewirkt, nicht unbedingt positiv immer. Aber es ist vieles, was er hinterlassen hat, auch, glaube ich, an Worten und an Liedern. Und da kamen wir gerade auf diese Idee, dass Sie jetzt eine neue Führung entwickeln für den Herbst 2017. Und da geht es um einen Schinken. Richtig. Den Jambon. Den Mainzer Schinken. Wie kamen Sie denn um Gottes Willen auf einen Mainzer Schinken? Das habe ich auch noch nie gehört. Nein, das ist eine Spezialität, die sogar 400 Jahre lang aus Mainz exportiert wurde, und zwar ganz speziell nach Paris. Dort gibt es nämlich einen Schinkenmarkt, oder dort gab es einen Schinkenmarkt, muss man sagen, wo alle guten Schinken, ob das der Bayonner Schinken war oder eben der Mainzer Schinken, zum Verkauf kamen. Und der Mainzer Schinken war einer der berühmten Schinken. Und es gab sogar ein Lied davon, und die Kollegin, die da schließlich ein Büchlein darüber geschrieben hat, nachdem sie über Jahre mit Recherchen da beschäftigt war. Also ist auch eine Stadtführerin. Auch eine Stadtführerin, ja. Ist da drauf gekommen, ja, warum nicht, die wird sich freuen, das ist die Hiltrud Gill. Und die hat zu mir neulich gesagt, komm Gabi, übernimm du das jetzt mal, ich habe jetzt noch andere Dinge zu tun. Und sie ist drauf gekommen, weil sie während ihrer Führungen mit Franzosen immer wieder gefragt wurde, gibt's denn den Jambon de Mayence noch? Und sie musste das immer verneinen. Und dann haben sie ihr ein Lied vorgesungen. Un bon jambon de Mayence und so weiter und so fort. Und es war wie so ein kleines Marschlied, ja, da konnte man danach wandern, ja. Aber sie kannte es nicht, obwohl sie eine alteingesessene Mainzerin ist. Also es gab ihn effektiv nicht mehr. Es gab ihn effektiv nicht mehr, und wahrscheinlich ist das Ende mit dem Ersten Weltkrieg gekommen. Aha. Ja, da war natürlich, beziehungsweise da waren die enge Verbindung, von der Sie eben gesprochen haben, zwischen Deutschland und Frankreich, hat doch erstmal zum Ende gekommen. Ja. Ja. Was ja dann später bei Chagall wieder in ein Versöhnungswerk. In die 80er Jahre, das ist aber auch schon ein halbes Jahrhundert mehr, natürlich. Ja, das dauert alles. Ja, und dann ist sie dann nach Paris und nach Metz gefahren, in die Bibliotheken, und hat versucht, das Geheimnis zu lüften, weil niemand mehr davon wusste, und es ist ja dann wirklich mit vielen Mühen gelungen, und sie hat ein nettes Büchlein darüber geschrieben, über den Jambon de Mayence. Sie haben gesagt, sie hat ihn auch immer vorgesungen. Ja. Und das musste sein, weil den Jambon de Mayence, da wusste auch niemand was mit anzufangen, aber das Lied kannten dann doch viele, weil sie das in den Colonies de Vacances gesungen haben, wenn man so am Wandern ist, da, so ging das dann. Und inzwischen hat sie sogar dann auch einen Mainzer Metzger überreden können, aufgrund der Rezepte, die sie dann auch wieder hat finden können, einen entsprechenden Schinken zu kreieren, der nicht geräuchert ist. Der sieht zwar aus wie ein geräucherter Schinken, aber eine Behandlungszeit, muss man fast sagen, eine Reifezeit braucht von 9 Monaten. Aha, und das perfekt. Das macht der Mainzer Metzger auch heute noch. Schön. Heute, wo alles immer hoppla hopp gehen muss, ja, aha, schnelle Prozesse, schnell wieder verkaufen. Nein, 9 Monate lässt er seinen Schinken reifen. Und ja, den genießen wir dann zusammen mit einer kleinen Stadtführung erst, die heißt Jambon de Mayence, oder der Handel mit dem Wein und dem Schwein, wo ich dann speziell auf die Handelsstadt Mainz nur eingehe, durch eine kleine Ecke der Altstadt dann auch marschiere, und zwar dort, wo es speziell mit dem Schweinhandel zu tun hat, mit den Schweinemetzgern, überhaupt mit dem ganzen Handel, wie er sich abspielte, vor allem hier um den Eisenturm herum. Und bei Heiliggeist, da war auch die Rentengasse, wo man die Steuern alle abliefern musste. Da war die Mailandsgasse, wo die ganzen Postkutschen abfuhren. Hier war also ein großes Handelszentrum, eigentlich in unmittelbarer Nähe, wo wir hier sitzen, jetzt bei einer Tasse Kaffee. Wir sitzen um die Ecke vom Dom, müssen wir sagen. Ja. Und hinter uns ein Riesenstadtfest, was immer passiert, wenn man Ruhe sucht. Ja, beziehungsweise Mainz feiert immer. Es gibt immer irgendwas zu feiern. Aber jetzt wird bald eine Wahl gefeiert, also 2017. in dem Sommer. Das ist September jetzt, Wahljahr. Aber das wird hier in Mainz alles mit Wein begossen und wieder zurechtgerückt, je nachdem, wie das ausgegangen ist, wenn es schlecht ausgegangen ist. Deswegen heißt es auch der Handel mit dem Wein und dem Schwein. Denn wir bleiben nicht beim Schwein und bei dem Schinken stecken, sondern gehen noch ein Stückchen weiter in die Altstadt zur Weintorstraße zum Beispiel, wo die ganzen Weinhändler früher ansässig waren. Man muss sich vorstellen, Mainz war einmal Zentrum des mittelrheinischen Weinhandels über Jahrhunderte. Die Kunden kamen sogar aus Danzig hierher, um sich mit diesem hervorragenden Wein zu versorgen. Und wir versorgen uns dann am Ende der Führung in einer kleinen Weinstube mit dem herrlichen Schinken, und dem wir eine Kostprobe nehmen. Und dann darf natürlich jeder noch so viele Piffche, wie er will, hinterher trinken von dem leckeren rheinhessischen Wein. Und das ist etwas, was die Kollegin auch genau so gemacht hat? Oder? Nein, sie hat es, ich habe es völlig anders gemacht. Ich nur bei der Sache mit dem Schinken, da beziehe ich mich natürlich auf ihre Recherchen. Ja. Und das erwähne ich auch immer, dass die Kollegin, die Hiltrud Gill gemacht hat, und zeige auch das Büchlein. Und wer will, kann es auch kaufen. Aber in drei Sprachen haben Sie. In drei Sprachen, Deutsch und Englisch, ja. Und ich habe aber dann meine völlig eigene Führung darum herum gebaut. Also das mit dem Schinken ist schon eine tolle Idee. Ja. Gibt es andere Führungen, wo Sie also auch noch sagen, Mainz, Sie haben uns durch ein Gässchen geführt in der Altstadt, dass kein anderer Führer durchwandert. Ja, ein winzig kleines, einfach Atmosphäre wird dort gezeigt. Das ist bei dem Quartier Mayence, da sind wir wieder bei dem Französischen, was halt hier eine große Rolle spielte in Frankreich. Und es ist ein winzig kleines, Gässchen ist fast schon zu viel gesagt. Es ist mehr ein Weg, der am bischöflichen Ordinariat an der hinteren Seite vorbeiführt und dann in die eigentliche Altstadt hineingeht. Und diese kleinen Dinge liebe ich einfach, weil sie zeigen, was nachdem ja Mainz zu 80% zerstört war, wo es noch möglich war, atmosphärisch was Schönes zu gestalten. Und das ist womit ein Hauptanliegen, ja, nicht die Geschäftsstraßen oder die Hauptsehenswürdigkeiten, die kommen natürlich auch nicht zu kurz, aber die Kleinigkeiten, die man so nebenbei entdecken kann, das ist immer wichtig. Und auch immer der Zusammenhang mit Frankreich, interessanterweise auch im Karneval. Sie haben ja dann sofort aus Ihrem Täschchen ein dickes, kleines Büchlein geholt, wo Sie also sammeln. Sie sammeln Informationen und nicht nur, wie es früher ausgesehen hat, Fotos, sondern auch haben Sie uns die schöne Zipfelmütze gezeigt, die auch mit dem Karneval zusammenhängt. Ja. Denn der Karneval macht sich so ein bisschen lustig über Uniformen und die Narrenkappe auch, ne? Ja, es ist so, dass ursprünglich, das haben wir am Domplatz, ist eine Jakobinermütze gestaltet aus Bronze zusammen mit anderen drei Hüten noch um die Domsäule. Und diese Jakobinermütze erkennen die wenigsten, aber aus dieser Jakobinermütze schlüpft die kleine Karnevalsmütze. Und dann fragt man sich natürlich, was haben die beiden Mützen miteinander zu tun? Und wenn wir dann an die Altstadt kommen, an die Ecke, wo die Fasenacht begraben wird. Der ganze Kokolores, der dort Spaß macht anhand der Fasenacht. Da gibt es eben auch nebendran den Frankfurter Hof. Und der hat mit dieser politisch-literarischen Fasenacht zu tun, sprich im weitesten Sinne mit der Jakobinermütze. Denn die Französische Revolution, die Jakobiner, die dann dieses ganze Gedankengut weiterentwickelt haben und weitergetragen haben. Also der Freiheit und der Gleichheit. Und der Brüderlichkeit. Diesen Jakobiner-Club gab es auch in Mainz und sie haben sogar eine Zeit lang hier die Mainzer Republik ausgerufen. Das war ja fast Vaterlandsverrat. Man wollte sich sogar an Frankreich anschließen, weil man wusste, man kann allein gegen Preußen und Österreich, die ja sonst die anderen Großmächte waren, neben Napoleon, gar nicht standhalten. hatte man gehofft, dass man sich anschließen kann an Frankreich, was aber dann nicht gelungen ist. Aber die Ideen, es waren ja nicht mehr tot zu kriegen, die Zeit war reif dafür, nicht nur in Mainz, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und nun war das Problem, wie bringe ich diese Gedanken unter die Menschen? Ja, und das musste man ja bei Versammlungen tun. Und da im Frankfurter Hof, da gab es einen großen Saal, wo das grundsätzlich möglich war und wo auch alle anderen großen Ereignisse stattfanden. Aber es gab damals ja keine Pressefreiheit, Zensur, keine Meinungsfreiheit. Wenn man da irgendeinen von diesen neuen Gedanken geäußert hätte, wäre man sofort ins Gefängnis gekommen. Und in jener Zeit war im Rheinland, wir denken da an Köln-Düsseldorf, ja preußische Besatzung. Es war in der Zeit nach den Napoleonischen Kriegen, als eben Preußen und Österreich die beiden herrschenden Mächte hier noch waren. Und die haben sich dann immer lustig gemacht über die preußischen Soldaten, wenn die dann da stramm marschiert sind in ihren Uniformen durch die Stadt und haben aus deren Mützen, Uniformmützen oder Hüten, kleine lustige Kappen gemacht. Und da haben sich die Mainzer gesagt, eine lustige Kappe, das passt zu einem Narren. Und wer hatte immer die Freiheit, alles zu sagen, ohne dafür bestraft zu werden? Der Narre. Er hatte Narrenfreiheit. Und so hat man sich dann die Narrenkappe aufgesetzt und im Frankfurter Hof die ersten Reden gehalten unter dem Schutz der Narrenkappe, um diese neuen Ideen zu verbreiten. Natürlich immer noch ganz verklausuliert und nicht direkt, wie wir das heute machen dürfen, da wir in einer anderen Zeit leben. Aber die Menschen haben es damals verstanden. Und das gilt als Anfang für diesen Mainzer politisch-literarische Fasnacht. Und die ist ein bisschen anders als die Kölner Fasnacht, ja. Die einfach nur Kokolores, ja, wo es viel zu lachen gibt. Und ja. Die Mainzer sind nach wie vor immer mit der Politik zugange, wie gesagt, jetzt auch. Das sind ja auch die beiden wichtigen Figuren, die eigentlich jeder kennt in Deutschland, selbst wenn er kein Fasnachter in dem Sinne ist. Der Bayers mit der Laterne, ja, als wichtige Figur, die es heute jetzt nicht mehr gibt. Das war an eine ganz bestimmte Person gebunden, diese Figur, die immer politische Themen hatte während der Fasnacht. In Mainz, ich spreche jetzt nur von Mainz. Weil mit der Laterne konnte man eben in die dunklen Ecken hineinleuchten, was man nicht so gerne zeigen will, ja, wo man Kritik üben könnte. Oder die andere Figur ist der Till-Eulenspiegel, der uns eben den Spiegel vor Augen hält, wie wir eigentlich wirklich sind und nicht, wie wir aussehen wollen und scheinen wollen. Und da gibt es viele Legenden um den Till-Eulenspiegel. Ja, aber das ist eben speziell derjenige, der uns, wie gesagt, den Spiegel vor Augen hält. Und diesen ist er zwischendrin mal wieder neu entstanden. Ich weiß jetzt nicht, ob er in der 2016er, 17er Fasnacht noch mal wieder eine Rolle gespielt hat. Aber die Figur aus der politisch-literarischen Fasnacht ist noch mal wieder präsenter gewesen. Interessant. Also das ist etwas, worauf man achten müsste. Ja, nicht nur in Mainz und nicht nur zu der Jahreszeit, einfach auch mal, wenn man sich ein bisschen mit der Stadt beschäftigt. Ja. Eine sehr alte Stadt. 2000 Jahre zurück. Die Römer zurück. Geht, ja. Frau Gabriele Herzberg, vielen, vielen herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen viel, viel Jambon und viel, viel Wein und viele, gerne viele doch. Menschen, die diese mit Ihnen teilen. Ja, da freue ich mich auch drauf. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Mikrofon Susanne Nielsen, die Ihnen jetzt eine ganz, ganz tolle Woche wünscht und sich nochmal ganz, ganz herzlich bedankt für dieses nette Encore-Gespräch, denn wir hatten ja schon lange uns unterhalten heute und ich weiß, dass man, wenn man Stadtführerin ist man das auch nachts, mitternachts, egal wann, man erzählt immer gerne von dem, was man weiß. Vielen Dank nochmal. Tschüss, ciao. Danke, tschüss. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass Frau Herzberg so lange mit uns geplaudert hat und uns auch noch von dem Schinken erzählt hat, den sie dann, wie gesagt, an sie heranführen wird, als Stadtführerin und als spezielle Jambon de Mayence-Führerin. So auch die Dame, die ihn entdeckt hat, wiederentdeckt hat und Frau Herzberg zusammen. Hiltrud Gil-Heines, die dieses Wiederentdecken verbracht hat, vollbracht hat. Ihr Büchlein über den Jambon de Mayence ist in allen Mainzer Buchhandlungen erhältlich. Dazu bietet die Fremdenführerin, wie gesagt, und jetzt auch Frau Herzberg, Stadtrundgänge an, die die wiederentdeckte Spezialität thematisieren. Auch dem Weg zum Fischtor über Brand- und Betzelsgasse und ehemaligen Tiermarkt am Schillerplatz wird die Geschichte der Mainzer Metzgereien nachgespürt. Der Rundgang endet natürlich in einem Mainzer Lokal, in dem Jambon de Mayence gereicht wird. Vielleicht gibt's dazu auch was zu trinken. Die nächste Führung ist immer wieder dann und dann geplant und dazu müssen sich bei den Damen dann melden. Und diese Nummern und diese Kontaktpunkte geben wir Ihnen gerne noch in unserer Sendung im Blog an. Ich darf mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie uns zugehört haben. Hoffe, hat es Ihnen ein bisschen Spaß gemacht, vielleicht Grund nach Mainz zu kommen, ob das die schönen Chagall-Fenster sind oder der Jambon de Mayence oder einfach der schöne Domplatz an sich und die schönen Geschäfte darum herum in der Altstadt. Das ist Ihnen überlassen. Es gibt auch ein Schiffsmuseum in Mainz. Es gibt allerhand zu sehen und zu entdecken. Diese schöne alte Universitätsstadt Mainz, die gilt es einmal zu besuchen. Tschüss, ciao, Ihnen noch eine ganz, ganz tolle Woche. Am Mikrofon Susanne Nielsen und an der Technik Bill Davidson. Wir wünschen Ihnen eine ganz, ganz angenehme Zeit und seien Sie nett zueinander. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Welcome to Bill's Bios. Hi, this is Bill Davidson, producer and engineer of the German Radio Show. These are my short biographies of famous German and German descent people. Hear where they were born, how they got their start, and how they affected history. So I hope you enjoy Bill's Bios. Today's bio is on John Augustus Roebling. John Augustus Roebling is the genius behind some of the most iconic symbols of American culture. Our suspension bridges. Roebling studied architecture and engineering in Berlin, specifically bridge construction, foundation construction, and hydraulics. After completing just two semesters in college, Roebling left for America with his brother Carl in 1831 and settled in Butler County, Pennsylvania. Though Roebling created bridge projects around the country, the majestic Brooklyn Bridge in New York is Roebling's most famous architectural masterpiece. He never saw its completion. He tragically lost his life in a horrendous accident. His son, Colonel Washington Roebling, completed the project. More than a century later, his beautiful landmark stands today as one of the most recognizable symbols of the city of New York. This has been Bill's Bios by producer Bill Davidson of the German Radio Show. Bill's Bios are brought to you by Bucket List Studios of Tampa Bay, where you can be the star you are. It's